Wie weit ist es von Guernica nach Manquam? Von Washington nach Berchtesgaden? Von München nach Prag? Von Berlin und Moskau nach Warschau? Wie weit war es von Guernica nach München? Und 5 Monate, das ist nicht sehr weit. Wie weit war es von Guernica nach Warschau? Von Hitler bis zu wem und zu welchem Land? Von Saigon nach Hanoi, so weit wie von Berlin nach Kiew. Oder von Münster hinunter nach Guernica. Ich habe Guernica gesucht auf der Karte, weil ich mir manchmal anders nicht vorstellen kann. Was haben die Schulkinder von Manquam gelernt von den Bomben? Was haben wir gelernt von den Schulkindern in Manquam? Was haben wir gelernt von Guernica und von Polen, von Kabetri, Kaliningrad, Dresden, Nagasaki, Polen, Särge wieder nach.